John Jacob Astors letzte Fahrt. Ein Spiel von Gerd Hofmann. John Jacob Astor war ein kleiner, gebrechlicher Herr, der auf die 70 ging. John Jacob Astor war ein athletisch gebauter Mann in den besten Jahren. John Jacob Astor war ein schmächtiger, dunkelhaariger, junger Mann von 20 Jahren. John Jacob Astor war ein kleiner, gebrechlicher Herr, der auf die 70 ging. Er trug einen goldenen Siegelring an seiner Rechten, der ein altes Erbstück war. Er reiste mit seiner Frau und seinem Windhund Kitty. Es war eine ruhige, klare, doch bitterkalte Nacht. Keine Wolke stand vor den glitzernden Sternen und der Mond war nicht zu sehen. Das Meer glich, wie später bestätigt wurde, einem polierten Spiegel. John Jacob Astor war ein athletisch gebauter Mann in den besten Jahren, der sein hellblondes Haar streng gescheitelt trug. Er wog ohne Kleider an die 190 Pfund und gehörte zu den wenigen Passagieren, die ohne Schuhe mit ausgestreckten Armen die Gardinenstange aus Mahagoni erreichen konnten, von der ein goldgelber Damastvorhang über das Bullauge seiner Luxuskabine fiel. Er reiste mit seiner Frau, seinem Windhund Kitty und 16 Koffern. Es war ein sonniger Morgen. John Jacob Astor war ein schmächtiger, dunkelhaariger junger Mann von 20 Jahren, den niemand je hatte laut lachen hören. Seine Anzüge waren erstklassig Material und Schnitt, sonst aber unauffällig. Er trug keinen Schmuck, keine Ringe, keine Uhrkette, ja nicht einmal eine Krawattennadel. Er hatte 16 Koffer mit an Bord gebracht und ein privates Promenadendeck gemietet, für dessen sechstägige Benutzung er 120 Dollar pro Quadratmeter zahlte. An jenem Nachmittag hatte es gerade zu regnen begonnen. Herr Kapitän, Sie haben hier alles unter sich? Jawohl, ich habe hier alles unter mir. Das Äußere von John Jacob Astor ist so, wie es beschrieben wurde. Haben Sie schon gehört, dass der Erbauer des Schiffes, John Jacob Astor, sich unter Ihren Passagieren befinden soll? Jawohl, ich habe die große Ehre, John Jacob Astor zu meinen Passagieren zu zählen. Haben Sie John Jacob Astor bereits kennengelernt? Nein, leider hatte ich bis jetzt noch nicht die Ehre. Aber Sie sind sicher, dass er an Bord ist? Nun, ganz sicher kann man in diesem Fall wohl nie sein. Ziemlich sicher? Ja, ziemlich sicher. Herr Kapitän, können Sie uns vielleicht ein paar Worte über die Art Ihrer Reise sagen? Nun, über diese Reise ist bereits so viel geschrieben und gesprochen worden, dass ich dem wohl kaum etwas hinzufügen kann. Sehr richtig. Wie ich höre, sind Sie recht stolz auf Ihr Schiff. Ja, das kann man wohl auch. Können Sie uns vielleicht anhand eines Beispiels einen Vorzug Ihres Schiffes erklären? Ja, gewiss. Ich denke da zum Beispiel an den Teppich im Speisesaal. In anderen Schiffen, ich möchte keine Namen nennen, kennt man so etwas überhaupt nicht. Da hat man entweder gar keinen Teppich oder einen ganz dünnen Läufer, verstehen Sie? Wir möchten Sie bitten, alle sonstigen Informationen, die Sie über die Person John Jacob Astors besitzen sollten, zu vergessen. Noch eine letzte Frage, Kapitän. Wie sicher ist Ihr Schiff? Ja, mein Schiff ist so sicher, dass selbst der liebe Gott Schwierigkeiten hätte, es zu versenken. Auf die Frage, ob es sich bei John Jacob Astor um die historische Persönlichkeit gleichen Namens oder nicht vielmehr um eine Metapher handle, wurde uns zu verstehen gegeben, dass man besagte Gestalt sowohl als historische Persönlichkeit wie auch als Metapher auffassen könne. Was war das? Wie? Jetzt eben. Das Geräusch. John Jacob Astors Nachtbäcker hatte die Brötchen für den nächsten Tag aus dem Ofen gezogen und dachte, warum muss ich immer Brötchen backen? In the cabin, in a canyon, excavated for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter, a clown. John Jacob Astors Benehmen war stets von größter Höflichkeit. Ein Mann, der 3 Tage mit ihm zusammen auf der Jagd war, berichtet, dass sich John Jacob Astor jedes Mal entschuldigte, bevor er ihn anredete. John Jacob Astor verbrachte lange Stunden in einsamem Gebet. John Jacob Astor sagte immer, wie irrig es sei zu behaupten, er sei auf Geld versessen, nur weil er ein reicher Mann sei. Sein Reichtum resultiere vielmehr aus seinem Streben nach Vollkommenheit. Da baut zum Beispiel einer ein Schiff, es ist von einer bestimmten Größe und kann eine bestimmte Last befördern. Er setzt es für bestimmte Zwecke ein und verdient Geld damit. Es ist ihm klar, dass das nächste Schiff, das er baut, besser sein wird. Er bemüht sich also um Vollkommenheit, nicht um Geld. Soweit John Jacob Astor über seinen Reichtum. Merken Sie was? Nein. Haben Sie nichts gehört? Was? Haben Sie nichts gemerkt? Nein. Auch diesmal saß wieder eine lebhafte, bunt zusammengewürfelte Gruppe in dem à la carte Restaurant der ersten Klasse beisammen. Zu John Jacob Astors Linken saß John D. Rockefeller, zu seiner Rechten Cornelius Vanderbilt, während der joviale, doch tiefgläubige John Pierpont Morgan ihm gegenüber saß. Sie hatten ein kleines Diner hinter sich, das sie zu Ehren des Kapitäns gegeben hatten, und genossen noch einen letzten Schluck, bevor auch sie sich zur Ruhe begeben würden. Ihre Unterhaltung wanderte von der Politik allmählich hinüber zu Fragen von Kunst und Sport. Und Sie sind ein Passagier der 3. Klasse? Jawohl. Was sagen Sie zu der Reise? Schön, sehr schön. Was sagen Sie zu dem Komfort? Es ist sehr schön. Ist Ihnen vielleicht etwas daran besonders aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Ist Ihnen der Teppich im Speisesaal nicht aufgefallen? Welcher Teppich? Essen Sie nicht im Speisesaal? Nein. Und Sie sind mit dem Essen zufrieden? Oh, sehr. Was gab es denn heute? Suppe. Und gestern? Auch Suppe. Und das Wetter? Sind Sie mit dem Wetter zufrieden? Oh, das Wetter ist schön. Kennen Sie das Meer? Nein. Sie befahren es zum ersten Mal? Ich befahre es zum ersten Mal. Eine letzte Frage. Haben Sie John Jacob Astor bereits zu Gesicht bekommen? Wen? John Jacob Astor. Nein. Aber heute Morgen habe ich ein paar Delfine gesehen. Danke, das genügt. John Jacob Astor erzählt gern eine Geschichte, die sich vor ein paar Jahren in Paris zugetragen hat. Er ging dort in ein bekanntes Restaurant, es war das Maxime, und bestellte seine Mahlzeit. Laute Gerichte, deren Namen sich zwar gut anhörten, die er aber eines nach dem anderen wieder in die Küche zurückschicken musste, weil sie, an seinen Maßstäben gemessen, ganz ungenießbar waren. Beim Verlassen des Lokals kam der Küchenchef mit Tränen in den Augen aus der Küche gelaufen, drückte John Jacob Astor die Hand und dankte ihm überschwänglich. Für Ihre Kochkunst kann ich Ihnen leider keine Komplimente machen, sagte John Jacob Astor kühl. Ich weiß, sagte der Küchenchef mit starkem französischem Akzent. Gerade deswegen hat Ihr heutiger Besuch für uns so viel bedeutet. Es war das erste Mal, dass jemand von uns in der Küche überhaupt Notiz genommen hat. Sie ahnen ja nicht, wie traurig es ist, für Herrschaften zu kochen, die so wenig vom Essen verstehen. Wie soll man da sein Bestes geben? Sie sind der Erste, der uns eine Idee gegeben hat von der Würde unseres Berufs. Sagen Sie noch etwas. Nur ein Wort. Bitte, sagen Sie etwas. Wenn man sagen kann, dass John Jacob Astor überlegt und bestimmt in der Wahl seiner Worte war, so gilt das Gleiche für sein Schweigen. das John Jacob Astor? Unsinn. Was denn? John Jacob Astor war zu dieser Reise in festlicher Stimmung an Bord gekommen. In dieser ruhigen, kalten Sommernacht gab es für ihn keinen besseren Platz als ein kuscheliges, gemütliches Bett. Haben Sie das gehört? Was? Eine Art Knirschen. Das dürfte nicht viel zu bedeuten haben. Eine Art Schrammen. Ich weiß, vielleicht ist unten in der Küche ein kleines Malheur passiert. Auch John Jacob Astor hatte das Geräusch gehört, aber auch er war darüber nicht besonders beunruhigt. John Jacob Astor war ein tief religiöser Mensch. Über 20 Jahre lang hatte er eine Sonntagsschule geleitet. Seine Klassen waren stets stark besucht, besonders von Leuten, die eine Stellung suchten. Als John Jacob Astor 50 Jahre alt war, ergriff ihn eine große Liebe zur Landschaftsgärtnerei. Auf seinem Besitz in Kalifornien zog er für wenige Cents Bäume, meist Birken und Buchen, die er ein Jahr später für $2 an seinen Besitz in New York verkaufte. Hallo? Ja? Mr. Astor? Ja. Schlafen Sie? Nein. Haben Sie sich das Malheur schon angeschaut? Was für ein Malheur? Kommen Sie doch mit drauf, wenn Sie Lust haben. Ich würde mir an Ihrer Stelle den Spaß nicht entgehen lassen. Wenn Sie es sehen möchten, gehe ich mit Ihnen rauf und zeige es Ihnen. Wer sind Sie denn? Ich bin Henry Ford, Fabrikbesitzer. Aber ich kenne Sie nicht. Ich weiß, leider ist es nur eine kleine Fabrik. Ich werde auf Sie warten. John Jacob Astor war ein sparsamer Mann, der abends durch seine Büroräume ging, um das Licht auszuknipsen. John Jacob Astor nannte sich einen Zahlenmenschen. Es bereitete ihm großes Vergnügen, seine Angestellten lange Reihen von Zahlen addieren zu lassen. John Jacob Astor, Militärhistoriker aus Passion, legte methodisch seine Unterwäsche an. Dann lange dicke Wollstrümpfe, dann Schuhe, dann Hosen, dann sein militärisch geschnittenes kurzes Jackett. Ein wenig pustend begab er sich an Deck. Was meinen Sie, Mr. Astor? Möchten Sie nicht ein Andenken haben? Was ist das? Was glauben Sie? Metall. Nein. Etwas aus hartem Holz. Auch nicht. Es ist zu dunkel hier. Fühlen Sie. Eis. Eis? John Jacob Astor war überzeugt, dass er am besten wusste, was für seine Arbeiter gut war. Auf seinem Weg nach unten bemerkte John Jacob Astor etwas Seltsames. Die Stufen, die eben und gerade zu sein schienen, schienen plötzlich nicht mehr zu stimmen. John Jacob Astors Füße, die Treppe 100-mal gegangen waren, setzten plötzlich zu weit vorne auf. Es war, als habe sich die Treppe ein wenig nach vorn geneigt. Unsinn. Aber wenn ich es Ihnen schwöre... Da haben Sie sich eben getäuscht. Aber wie kann ich mich täuschen? Bitte, meine Herren, nicht mehr davon. Sprechen wir von etwas anderem. Meinen Sie, dass wir beten sollten? Nein, noch nicht. John Jacob Astor war ein bemerkenswerter Mann. Natürlich kannte er jede Einzelheit seines Schiffes, jedes Rädchen, jede Schraube, aber das war längst nicht alles. Nichts war zu groß oder zu klein für seine Aufmerksamkeit. Er schien sogar vorhersagen zu können, wie sich sein Schiff in einer bestimmten Situation verhalten würde. Und die Menschen. Und die Menschen. Alle kamen sie zu John Jacob Astor mit ihren großen und kleinen Sorgen. Am Morgen war es vielleicht einer seiner Teilhaber, der sich geärgert hatte, weil John Jacob Astor in einer bestimmten Sache seine Entscheidung die eines anderen Teilhabers vorgezogen hatte. Am Mittag waren es vielleicht zwei einfache Schreibmaschinenfräuleins, die sich gezankt hatten und die in John Jacob Astor so etwas wie ihren obersten Gerichtsherrn erblickten. An jenem Abend hatte der Oberbäcker John Jacob Astor nach seinem Spezialrezept ein Brot gebacken. Den ganzen Tag über war John Jacob Astor durch sein Schiff gegangen, hatte Meinungsverschiedenheiten geschlichtet und hatte sich eigenhändig, bändeweise Notizen gemacht. Gegen 7 hatte er sich zum Diner umgezogen, das er wie gewöhnlich mit seiner Frau eingenommen hatte. Dann war er zurück in seine Luxuskabine gewandert, in der sich Notizen verschiedenster Art, grafische Darstellungen und Blaupausen stapelten. Als sein Blick zufällig auf den Boden fiel, sah er einige Eisbrocken daliegen, die durch das offene Bullauge seiner Kabine hereingefallen sein mussten. John Jacob Astor schüttelte den Kopf. Er stand vor einem Rätsel. Er begann, seine Notizen auszuwerten und seine Berichte und Empfehlungen für seine Teilhaber zu formulieren. Hier ein paar Worte über John Jacob Astors Schreibtisch, der schon andernorts beschrieben worden ist. Das Wenigste, was man darüber sagen muss, ist, dass er eine Spezialanfertigung war. Er enthielt, teils sichtbar, teils verborgen, hunderte von Fächern, Kästchen und Schüben von verschiedener Breite, Tiefe und Länge, sodass die wichtigsten Unterlagen von John Jacob Astors weltweiten Geschäftsverbindungen bequem darin Platz hatten. Darüber hinaus konnte man durch das Drücken von Knöpfen und durch das Drehen von Kurbeln den Schreibtisch nach Belieben den jeweiligen geschäftlichen Transaktionen anpassen. Dieser Schreibtisch, wenn dies das rechte Wort ist, erlaubte jedem, der daran saß, in kürzester Zeit einen so umfassenden und bequemen Überblick über alle nur möglichen geschäftlichen und sonstigen Verhandlungen, dass ihr erfolgreicher Abschluss garantiert war. Wenn John Jacob Astors Schiff unsinkbar war, dann war John Jacob Astor selbst dank seines Platzes an diesem Schreibtisch unüberwindlich. An diesem Schreibtisch widmete John Jacob Astor sich schweigend seiner Arbeit. Sein Diener stand neben ihm und löschte das Geschriebene ab, wenn das nächste an die Reihe kam. Es gab Zeiten, da John Jacob Astor eine Stunde brauchte, um ein Telegramm von 3 Zeilen abzufassen. Wenn das Genie Streben nach Vollkommenheit ist, dann müssen wir John Jacob Astor ohne Zweifel ein Genie nennen. Jetzt aber war John Jacob Astor zu der Überzeugung gelangt, dass kein Augenblick zu verlieren sei. Also springen wir. Unsinn. Aber wir müssen springen. Aber doch jetzt noch nicht. Also beten wir. Später. Das Geräusch, was immer es gewesen sein mochte, hatte John Jacob Astor viel mehr verraten als den anderen Passagieren, ja mehr als dem Kapitän. Die Zeit, da er in heiterer, festlicher Stimmung an Bord gekommen war, lag jetzt weit hinter ihm. Ohne, dass er lange darüber nachzudenken brauchte, fühlte er plötzlich, jetzt geht es aufs Ganze. Also springen wir. Unsinn. Aber wir müssen springen. Aber doch jetzt noch nicht. Also beten wir. Später. Später. Später. Also was dann? Schauen wir uns die Sache erst mal an. Als John Jacob Astor zufällig auf den Boden schaute, sah er, dass Wasser durch die Türritze sickerte und zu seinen Füßen kleine Pfützen bildete. Er beschloss, sich anzuziehen. Sorgfältig zog John Jacob Astor sich an. Als er damit fertig war, lief ihm das Wasser bereits oben in seine Schuhe. Mit sachlichem, fast klinischem Interesse stellte John Jacob Astor fest, dass das Wasser den Fußboden überall in gleicher Höhe bedeckte. Was stehen Sie denn hier so untätig rum? Ich? Können Sie nicht zugreifen? Wo? Sehen Sie nicht, dass hier jede Hand gebraucht wird? Also tun Sie was. Als nächster erschien John Jacob Astor. Er hatte seinen Abendanzug über seinen Pyjama gezogen, war in die Hausschuhe geschlüpft und hatte sich dann auf den Weg nach oben gemacht, um festzustellen, was los sei. Glauben Sie, dass die Lage ernst ist? Von welcher Lage sprechen Sie? Von der Lage, in der wir uns befinden. Das kann ich noch nicht sagen. John Jacob Astor schien nicht beunruhigt zu sein. Von seinem Erkundungsgang zurückkehrend, erklärte er seiner Frau, dass nichts Ernstes vorliege. Er war sehr ruhig. Und auch Mrs. John Jacob Astor war nicht im geringsten besorgt. Hallo, ist da noch jemand drin? Ja. John Jacob Astor? Ja. Würden Sie bitte aufmachen? Warum? Was ist? Ich will schlafen. Würden Sie sich bitte anziehen, Sir? Anziehen? Jetzt mitten in der Nacht? Warum? Was ist denn los? Es muss hier gesagt werden, dass John Jacob Astors Methode, Trinkgelder zu geben, von großer Einfachheit war. Er nahm eine Handvoll Kleingeld aus der Tasche und forderte den Betreffenden auf, so viel davon zu nehmen, wie ihm zustünde. Im Familienkreis war John Jacob Astor oft recht aufgeräumt. Er sang bei Tisch oder versuchte, Brotscheiben auf der Nase zu balancieren. Seine Kinder hatten stets einen fröhlichen Kameraden in ihm, der bereit war, mit ihnen Blindekuh zu spielen und um den See zu schwimmen. Wobei John Jacob Astor seinen Strohhut aufbehielt. Welcher mit einem breiten, blaugelben Band umwunden war. Hallo, ist da noch jemand drin? Ja. John Jacob Astor? Ja. Würden Sie bitte aufmachen? Warum? Was ist? Ich will schlafen. Würden Sie sich bitte anziehen, Sir? Anziehen? Jetzt mitten in der Nacht? Warum? Was ist denn los? Wir sinken. Was? Wir sinken, Sir. Moment, ich komme. Die Tür klemmt. Mein Gott, ich kann nicht raus. Hilfe, ich kann nicht raus. Kommt mal her, hier kann einer nicht raus. Wer ist es denn? John Jacob Astor. John Jacob Astor kann nicht raus? Warum nicht? Seine Tür hat sich verklemmt. Eine Axt. Hat niemand eine Axt? Ihre Hand, Sir. Wo ist er? Unterm Bett. Ihre Hand, Sir. Er hört nicht. Warum nicht? Er ist ohnmächtig geworden. Zieht ihn raus. Was ist denn los hier? Wer hat die Tür eingeschlagen? Es war noch jemand drin. Es ist John Jacob Astor. Wir haben ihn gerettet. Und die Tür, was habt ihr mit der Tür gemacht? Seit wann habt ihr das Recht, fremde Türen einzuschlagen? Das ist Beschädigung von John Jacob Astors Eigentum. Dein Name? Aber wir mussten. Tut mir leid. Ihr seid verhaftet. In dem à la carte Restaurant der ersten Klasse war die Bridge-Partie in vollem Gange. John D. Rockefeller schlürfte seine heiße Limonade, während Cornelius Vanderbilt sein drittes Glas Whisky noch unberührt vor sich stehen hatte. Der joviale, doch tief religiöse John Pierpont Morgan hatte soeben einen von seinen kleinen Scherzen gemacht, der von der Herrengesellschaft mit lebhaftem Gelächter begrüßt worden war, als John Jacob Astor plötzlich in der Tür erschien und rief: Meine Herren, es sieht ernst aus, aber behalten Sie es für sich, damit wir keine Panik kriegen. Bitte machen Sie Schluss. John Jacob Astor war die Ruhe selbst. Er bot ein Bild vollendeter Würde. Er hatte seinen Zylinder fest auf den Kopf gedrückt, trug ein Stöckchen in der Hand und eine sorgfältig zusammengelegte Reisedecke über dem Arm. Gelegentlich wechselte er ruhig und gelassen ein paar Worte mit einem der Passagiere. Achtung, Achtung, sofort alle Rettungsboote klarmachen. John Jacob Astor war zu der Überzeugung gelangt, dass kein Augenblick zu verlieren sei. Er hastete hin und her und versuchte, seine Frau, seine 16 Koffer, seine französische Zofe, sein Promenadendeck, seinen Diener und seine Windhunde zusammenzuhalten. Die Hunde waren in Paris soeben zum 9. Male preisgekrönt worden. Sie sahen dem neuen Abenteuer freudig entgegen. Achtung, Achtung, Frauen und Kinder vortreten. Mrs. John D. Rockefeller steckte schnell ihre kleine Ledertasche zu sich, die zwei goldene Uhren, zwei Diamantringe, eine Saphir-Halskette und 200 schwedische Kronen enthielt. Während ihre Tochter, Miss Amalia Rockefeller, ihr Spielzeugschweinchen mit der Spieldose trug, welche nach Betätigung einer Schraube eine dem Jenseits gewidmete Hymne spielte. John Pierpont Morgan nahm nur seine Taschenbibel mit. Wogegen Cornelius Vanderbilt ein Buch über Verdauungsstörungen in seine Tasche stopfte, das er eigentlich im Bett hatte lesen wollen. Er ließ keine Gelegenheit vorübergehen, sein Wissen zu erweitern. Henry Ford steckte einen Kompass zu sich. Und Mrs. Cornelius Vanderbilt 4 Zitronen. John Jacob Astor warf einen letzten Blick auf die Kassette, die auf dem Tisch seines Arbeitszimmers stand. Darin befanden sich $200.000 in Wertpapieren und $150.000 in Vorzugsaktien. Seine Gedanken beschäftigten sich flüchtig mit dieser Kassette, während er seinen Abendanzug auszog, zwei Garnituren langer Unterwäsche überstreifte und einige derbe Kleidungsstücke darüber zog. Zuletzt steckte er eine glückbringende Anstecknadel und ein Taschenmesser in seine Tasche. Als er die Tür ins Schloss warf, stand die Kassette noch unberührt auf dem Tisch. Meint ihr nicht, dass wir bald beten sollten? Nein, noch nicht. Die Sache war die, dass die Schotten von John Jacob Astors Schiff durch die Betätigung eines einfachen elektrischen Schalters dicht gemacht werden konnten. Damit war das Schiff unsinkbar. Es konnte sich aber selbst dann über Wasser halten, wenn von seinen 5 wasserdichten Kammern 2 beschädigt und geflutet waren. Es konnte sich auch über Wasser halten, wenn von den 5 Kammern 3 geflutet waren. Ja, es konnte sich sogar noch über Wasser halten, wenn 4 Kammern ausfielen. Aber wie man die Sache auch drehte und wendete, John Jacob Astors Schiff konnte sich nicht über Wasser halten, wenn alle 5 Kammern geflutet waren. Waren jetzt etwa alle 5 Kammern geflutet? Hatte John Jacob Astor zu lange gezögert, die Schotten dicht zu machen? Hatte er, der erfahrenste aller Kapitäne, den rechten Moment versäumt? Der Briefwechsel John Jacob Astors ist bemerkenswert unpersönlich. Abgesehen von gelegentlichen Bemerkungen wie »Achte auf deine Gesundheit« oder »Du solltest unbedingt Urlaub nehmen«, findet sich eigenartigerweise sonst kaum ein Wort, das ein menschliches Interesse verrät. An Sonntagen zwischen 10 und 11 konnte man John Jacob Astor in seiner Kirche mit lauter Stimme Choräle singen hören. Welche von diesen beiden Kräften, seine Religiosität oder sein Streben nach Vollkommenheit, John Jacob Astors Leben nachhaltiger prägte, soll folgender Vorfall zeigen. Während der großen Ölkrise wurden eine Anzahl von Pfarrern bei ihm vorstellig, die darüber entrüstet waren, dass John Jacob Astor seine Angestellten auch sonntags arbeiten ließ. Wir sind entrüstet. Und warum? Wir sind eine Anzahl von Pfarrern, die darüber entrüstet sind, dass sie ihre Leute auch sonntags arbeiten lassen. Wir sind überzeugt, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelt. Sonntag ist der Tag des Herrn. Wir bitten Sie inständig, diese Verfügung wieder rückgängig zu machen. Amen. Ihre Antwort, John Jacob Astor. John Jacob Astor hielt streng an der Heiligkeit des Sonntags fest, wenn die wirtschaftliche Lage ihm dies erlaubte. Jetzt erläutert John Jacob Astor, der nun weiße Flanellhosen trägt, einer wachsenden Gruppe von Bewunderern, warum er keine Schwimmweste trüge. Zwar hielte sie einen über Wasser, doch ginge dies auf Kosten der Beweglichkeit. Er könne als ausgezeichneter Schwimmer, der er sei, jedem Schiffbruch schneller entrinnen, ohne dieses, wie er sagte, Monstrum. Und hier kommt Mrs. John Jacob Astor in einem grünen Tweed-Kostüm. Mit Weste. Darunter noch eine Weste. Diese aus Mohair. Mr. John D. Rockefeller aus New York trägt seinen grau gestreiften, wollenen Pyjama. Auf seinem Kopf trägt er eine großkarierte Sportmütze, deren Klappen er über die Ohren gezogen hat. Achtung, Achtung, alle Rettungsboote klar machen. Mrs. John D. Rockefeller trägt eine braune Strickjacke und den Mantel ihres Mannes. Achtung, Achtung, alle Heizer sofort in die obere Turnhalle, Saal B. Während Mrs. Cornelius Vanderbilt sich nicht die Zeit genommen hat, unter ihre Knöpfstiefel Strümpfe anzuziehen. Sie bewegt sich ein wenig schlurfend. Sie hat sich auch nicht die Zeit genommen, die Stiefel zuzuknöpfen. Achtung, Achtung, alle Hilfsköche nach unten. Mrs. John Pierpont Morgan sieht elegant aus in ihrem schwarzen Velourkostüm, auf dessen schwarz-weißen Seidenrevers eine Brillantennadel steckt. Achtung, Achtung, Frauen und Kinder vortreten. Und hier noch eine Nachzüglerin, Miss Gloria Vanderbilt aus Boston. Sie trägt einen straff über ihren Blumenhut gespannten und unter dem Kinn zusammengesteckten Schleier. Achtung, Achtung, alle Schiffsheizer unterstehen ab sofort dem Kommando des Obermaschinisten. Mrs. John Jacob Astor hat jetzt einen langen, wollenen Automantel über ihr grünes Tweedkostüm geworfen. Sie trägt Abendschuhe. Achtung, Achtung, Frauen und Kinder zu den Booten. Während der junge Alfred von Garstedt sich für einen einfachen Sweater und Hose entschieden hat. Seine nagelneue Garderobe im Wert von $2,133 hat er einschließlich einiger Spazierstöcke und eines Füllfederhalters zurückgelassen. Achtung, Achtung, alle Trimmer und Schmierer auf Station 65. Mr. und Mrs. Henry Ford tragen die ältesten Kleidungsstücke, die sie besitzen. Ihr Baby Flora tragen sie in eine Decke gewickelt. Achtung, Achtung, legen Sie die Schwimmwesten an. Mrs. Cornelius Vanderbilt hat sich übrigens auch nicht die Mühe gemacht, ihr Haar aufzustecken. Sie hat es einfach mit einem Band nach hinten gebunden. Ihre 8-jährige Tochter hat sich einen weichen Teppich um die Schulter gelegt. Ihr Mann, Mr. Cornelius Vanderbilt, hat noch weniger Umstände gemacht, weil er damit rechnet, bald wieder in seinem Bett zu sein. Er hat sogar seine Uhr auf dem Kopfkissen liegen lassen. Achtung, Achtung, nur Frauen und Kinder. Ja, mein lieber Rockefeller, sollten wir unter diesen Umständen unsere Verabredung für morgen nicht lieber streichen? Ja, mein lieber Astor, das sollten wir wohl. Oder wollen wir sie verschieben? Auf wann? Moment, wie steht es mit Mittwoch, den 18.? So gegen 8? Tut mir leid, da bin ich in Paris. Aha, und Freitag zum Lunch? Freitag geht auch nicht. Freitag bin ich in San Francisco. Was treiben Sie den nächsten Sonntag? Sonntag kommt nicht in Frage. Der gehört meiner Religion. Nun, in diesem Falle sollten wir uns vielleicht besser nicht festlegen. Falls wir uns aber nicht wiedersehen sollten, möchte ich Ihnen noch einmal sagen, dass ich Sie immer sehr geschätzt habe. Sie sprechen mir aus der Seele, mein lieber Astor. Erlauben Sie. Bitte? Die Schnalle an Ihrer Schwimmweste ist noch offen. Soll ich sie hinzumachen? Wenn Sie so gut sein wollen. Das Ding könnte mit der Zeit wehtun. Drückt es. Ein wenig. Ihre? Meine auch. Vielleicht könnte man die Schleifen unter den Armen etwas lockern. Eine gute Idee. Also dann, lieber Rockefeller. Lieber Astor. Hals und Beinbruch. Hals und Beinbruch. Die Aufgabe, sein Vermögen zu verwalten, erledigte John Jacob Astor ohne jede Hilfe. Und dies neben seiner Tätigkeit als Leiter seiner verschiedenen Unternehmungen. Kein Wunder, dass John Jacob Astor auf seiner letzten Fahrt von einer großen Müdigkeit heimgesucht wurde, die es ihm nicht mehr erlaubte, allen Anforderungen der Stunde gerecht zu werden. John Jacob Astor hatte das Häubchen seines ersten Kindes zu sich gesteckt, das er in kritischen Augenblicken immer bei sich haben wollte, und mischte sich unter die Menge, die nach oben drängte. Plötzlich hatte John Jacob Astor eine glänzende Idee. Sagen Sie dem Kapellmeister, er soll etwas spielen. Was? Irgendetwas Beruhigendes. Einen Choral? Nein, etwas Heiteres. Er soll etwas Heiteres spielen. Im Nu hatte der Kapellmeister seine Männer um sich geschart. Das kleine, aber tapfere Häuflein war es gewohnt, widrigen Umständen zu trotzen. Jetzt standen sie unter der Brücke und sahen ein wenig bunt aus. Manche hatten Uniformmäntel an, manche weiße Jacken, andere Pyjamas. Herr Müller, Sie sind zweiter Geiger hier? Jawohl. Sie waren früher anderswo tätig? Jawohl. Wo waren Sie früher tätig, Herr Müller? Jawohl. Und weshalb haben Sie Ihre Stellung gewechselt? Entschuldigen Sie bitte, Herr Müller ist taub. Jawohl. Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank. Ich spiele hier die Flöte. Ah, Sie spielen die Flöte hier? Jawohl. Sie waren früher anderswo tätig? Jawohl. Und wo waren Sie früher tätig? Ich war stellvertretender Leiter eines Schiffsorchesters. Und weshalb haben Sie Ihre Stellung gewechselt? Ich konnte das Essen auf dem Schiff nicht mehr vertragen. Sie waren mit dem Essen nicht zufrieden? Nein. Sind Sie mit dem Essen hier immer zufrieden? Oh ja, das Essen war sehr gut. Und hatten Sie irgendwelche Klagen in puncto Unterbringung? Nein, die Unterbringung war erstklassig. Mit allem Komfort der Neuzeit sozusagen? Jawohl, mit allem Komfort. Fließendes Wasser, eigenes Bad und Dusche. Vielen Dank, und jetzt möchte ich Sie nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten. Ich glaube, die Pflicht... Mr. und Mrs. John Jacob Astor saßen Seite an Seite auf zwei bewegungslosen mechanischen Pferden. Beide trugen ihre Schwimmwesten. John Jacob Astor hatte eine dritte Schwimmweste auf seinem Schoß. Er schlitzte sie mit seinem Taschenmesser auf, um seiner Frau zu zeigen, was drin war. Auch hatte John Jacob Astor die nicht eigentlich tröstliche Genugtuung, unmittelbar vor Antritt seiner Reise eine zusätzliche Lebensversicherung über $100,000 abgeschlossen zu haben. John Jacob Astor, unabhängig wie eh und je, saß allein im Rauchsalon der ersten Klasse und las. Wer ihn so sitzen sah, hätte fast glauben können, er würde ewig so dasitzen und lesen und rauchen, ganz egal, was draußen passierte. John Jacob Astor trug einen Smoking, wie meistens um diese Zeit. »Ich habe mich umgezogen«, erklärte er, »und bin bereit, als Gentleman in die Tiefe zu gehen. Mein Diener ebenfalls.« »Springen wir?« »Noch nicht.« »Aber wir müssen springen.« »Aber jetzt noch nicht.« »Also beten wir.« »Meinetwegen.« »Laut?« »Nein, jeder für sich.« John Jacob Astor war die Ruhe selbst. Er bot ein Bild vollendeter Würde. Er hatte seinen Zylinder fest auf den Kopf gedrückt, trug ein Stöckchen in der Hand und eine sorgfältig zusammengelegte Reisedecke über dem Arm. Gelegentlich wechselte er ruhig und gelassen ein paar Worte mit einem der Passagiere. In der Tat war er jetzt ruhiger denn je, wie er so auf der Brücke stand, das Megafon in der rechten und den Passagieren mit lauter, aber sicherer Stimme seine Anweisungen zurief. Er schien jetzt jeder Zoll ein Soldat zu sein, ein Kämpfer, ein geborener Führer. Dies war nicht überraschend, obwohl es auch Zeiten gegeben hatte, da John Jacob Astor die Rolle des Passagiers und Zivilisten vorgezogen hatte. Ja, es war vorgekommen, dass er im Laufe eines Tages seine Rolle mehrmals gewechselt hatte. Später auf hoher See war John Jacob Astor dann hauptsächlich Passagier gewesen. Er hatte die auserlesene Küche genossen. Er hatte Bridge gespielt. In seinem Liegestuhl liegend hatte er sich an Tee und Biskuits gelabt. Als ihm klar war, dass Gefahr drohte, hatte John Jacob Astor sich von neuem verwandelt. Er war zu dem Kapitän auf die Brücke gestiegen und hatte mit dem Hauptmaschinisten Beratungen abgehalten. Wenig später allerdings hatte er sich in seinem dunkelblauen Stehkragenpullover mit Gummistiefeln und Baskenmütze, eine Stummelpfeife rauchend, mit seiner Frau unter die Passagiere gemischt, die vor den Rettungsbooten eine lange Schlange bildeten. Jeder Zoll ein Zivilist. Tut mir leid, nur Frauen und Kinder. Wieso? Nur Frauen und Kinder, Sir. Wissen Sie, wer ich bin? Jawohl, Sir. Meine Frau ist noch nie allein in einem offenen Boot gefahren. Trotzdem, keine Männer. Tut mir leid. Einen Moment noch. Sir? Die Sache ist nämlich die. Meine Frau ist nämlich in delikaten Umständen. Wieso? Ich meine, sie ist in anderen Umständen. Ich gebe Ihnen mein Wort. So? Zweifeln Sie an meinem Wort? Nein, aber trotzdem, nur Frauen und Kinder. Schön. Wie ist Ihre Nummer? Nummer 327, Sir. Trotzdem, nur Frauen und Kinder. John Jacob Astor war die Ruhe selbst. Er bot ein Bild vollendeter Würde. Er hatte seinen Zylinder fest auf den Kopf gedrückt, trug ein Stöckchen in der Hand und eine sorgfältig zusammengelegte Reisedecke über dem Arm. Gelegentlich wechselte er ruhig und gelassen ein paar Worte mit einem der Passagiere. Auch unten im Maschinenraum dachte niemand daran, wie er wohl entkommen könnte. Verzweifelt kämpften die Männer darum, den Dampfdruck zu halten. John Jacob Astor hatte nämlich beschlossen, den Leuten, die an den Maschinen arbeiteten, nichts von den Vorgängen an Deck zu sagen. Das Gleiche galt auch für die in den Büros. Es war gegen Morgen, als John Jacob Astor zum letzten Mal seine Verwaltungsräume betrat. Seine Angestellten waren immer noch tief über ihre Papiere gebeugt und addierten lange Reihen von Zahlen. Leute, sagte John Jacob Astor, ihr habt eure Pflicht getan. Mehr kann ich nicht von euch verlangen. Ihr könnt also jetzt nach oben gehen. Jetzt muss jeder selbst schauen, wo er bleibt. Die Männer blickten eine Sekunde lang auf, dann beugten sie sich wieder über ihre Zahlenreihen. John Jacob Astor versuchte es noch einmal. Leute, sagte er, denkt jetzt an euch selber. Ich entbinde euch von euren Pflichten. Und leiser fügte er hinzu, hier, das ist für euch. Als Abschiedsgeschenk schenkte John Jacob Astor jedem seiner Angestellten ein großes Stück Kauterback. Tja, meine Kleinen, wie ihr hört, sieht es schlimm aus. Jetzt steht alles in Gottes Hand. Auch ihr, meine Kindlein, auch ihr. Nun, euer lieber Religionslehrer John Jacob Astor, die Mutter Oberin und ich haben für euch getan, was wir konnten. Hat jeder sein Licht bei sich? Ja. Du auch, Betty? Ja. Und sein Pfeifchen? Ja. Schön. Und die Orangen? Hat jeder seine Orange bei sich? Für den Fall, dass er Durst kriegen sollte? Ja. Schön. Ich hätte euch gerne noch ein paar Geschichtchen erzählt aus dem Leben unseres lieben Herrn Jesu, der Gottes Sohn ist. Aber dazu ist keine Zeit mehr. Schön, Kinder. Jetzt gebt euch alle die Hand. Ich bleib hier. Ihr geht in die Boote. Aber langsam, Kinder. In diesem Augenblick fiel John Jacob Astor ein, dass er in der Turbulenz der Ereignisse seinen Großvater, den alten John Jacob Astor, ganz vergessen hatte, der nach Art alter Leute in seiner Kabine saß und von besseren Tagen träumte. Nein, das lasse ich mir nicht anziehen. Das musst du dir anziehen lassen, Großvater. Das ist deine Schwimmweste. Alle Leute im Boot tragen eine. Ich gehe auch in kein Boot. Doch, Großvater, du kommst in ein Boot, wie alle Leute über 80. Und wenn du erst mal drin bist, wird's dir schon gefallen. Papalapap, ich in einem Boot auf offenem Meer, wozu? Ich habe mich in meinen eigenen vier Wänden immer noch am wohlsten gefühlt. Ja, aber du bist nicht sicher hier. Kein Mensch weiß, was noch alles geschehen kann. Ich zweifle, ob ich noch Herr der Lage bin. Dann solltest du dich schämen. Wir Astors sind immer Herr der Lage gewesen. Aber Großvater... Immer, immer. Die Zeiten haben sich eben geändert. Und wo steht es geschrieben, dass wir Astors uns mit den Zeiten ändern müssen? Recht schwer hatten es die Angestellten der Restaurants. Da viele von ihnen Ausländer waren, fiel es ihnen schwer, sich verständlich zu machen. Einzig ein Herr Gatti, Soßenchef aus Tripolis, fand Platz in einem der Boote. Man ließ ihn passieren, weil er einen Smoking trug. Man hielt ihn für einen Passagier. John Jacob Astor, John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt und John Pierpont Morgan halfen, die letzten Frauen und Kinder in Sicherheit zu bringen. Als sie Mrs. Cornelius Vanderbilt ins Boot geholfen hatten, lächelten sie ihr zu und sagten, sie solle tapfer sein. Mrs. Cornelius Vanderbilt bemerkte, dass John D. Rockefeller der Schweiß in dicken Tropfen auf der Stirn stand. Auch John Jacob Astor schwitzte. Er hatte sein Bestes gegeben und sah jetzt in der bitterkalten Nacht so seltsam aus, dass John Pierpont Morgan, der unverwüstliche Spaßvogel, ihm zurief, »John Jacob ist der Baum.« Henry Ford gesellte sich in diesem Augenblick zu ihnen. Einen Augenblick herrschte Schweigen. Dann gaben sich die Männer stumm die Hand. Für mehr war auch nicht Zeit. Es war keine leichte Nacht gewesen. Vielen hatte John Jacob Astor geholfen. Vielen hatte er zu helfen gesucht. Jetzt stand er allein an der Reling und versuchte, jemanden zu finden, dem er noch hätte helfen können. Aber es war alles leer. John Jacob Astor sah zu seiner Frau hinab, die jetzt in einem der Boote saß und voller Unruhe an einem Hühnersandwich kaute. Ihre Hände zitterten so sehr, dass das zarte Hühnerfleisch zwischen den Brotscheiben herausfiel. In den verlassenen Räumen herrschte eine lastende Stille. Die Kronleuchter hingen in einem irren Winkel zur Decke und verbreiteten einen rötlichen Schein. Eine kleine Tischlampe mit rosa Seitenschirm war umgestürzt. Jemand wühlte im Buffet herum, vielleicht auf der Suche nach einem stärkenden Schluck. Viele Menschen hielten die Köpfe gesenkt und hatten die Hände gefaltet. Manche ließen einen Rosenkranz durch ihre Finger gleiten. Kein Zweifel, sie hatten ihre Zuflucht im Gebet gesucht. Verstreut über das Deck saßen John Jacob Astors Handlungsgehilfen und freuten sich diebisch, dass sie nun keine Zahlen mehr addieren mussten und dass sich niemand mehr darum kümmerte, ob sie rauchten. Und tranken. John Jacob Astor hatte seine Schwimmweste nachlässig auf einen mit grünem Tuch bespannten Kartentisch geworfen. Er hatte seine Arme vor der Brust gekreuzt und sein Gesichtsausdruck verriet Enttäuschung. Es herrschte ein furchtbares Schweigen. Dann raffte sich sein Diener auf und sagte schüchtern: Sir. John Jacob Astor schüttelte nur den Kopf. John Jacob Astor gedachte in diesem Augenblick all des Schönen, das er erlebt hatte, und all des Schönen, das er nun nicht mehr erleben würde. Er dachte an seinen Vater und an seine Mutter, an seine Schwestern und an seine Brüder, an seine Frau und an seinen Windhund Kitty und fühlte all das weit entrückt. Er dachte an seine 16 Koffer, an sein privates Promenadendeck und an die jungen Bäume, die er einst von seinem Besitz in Kalifornien so profitabel an seinen Besitz in New York verkauft hatte. Und er tat sich selbst fast ein wenig leid. Auch fühlte er sich seltsam außer Atem. Einer der allerletzten Gedanken John Jacob Astors galt einem Hühneromelett, das er vor gut 3 Wochen in Philadelphia gegessen hatte. Die Zofe erinnert sich gut, dass sie John Jacob Astor bis zuletzt versonnen unter den Fenstern seines Schlachthofs stehen sah. Sein zweiter Masseur erinnert sich gut, wie John Jacob Astor sich zum letzten Mal an seinen Schreibtisch setzte. Dort hat er sich dann erschossen. Der Küchenchef des Maxim erinnert sich gut, wie er ihn ein wenig später im Wasser sah. John Jacob Astor habe ihm zugewinkt. Er hielt ein Kind in seinen Armen. Fest steht, dass die Fenster in John Jacob Astors Haus auch heute noch keine Vorhänge tragen, damit das Sonnenlicht weiterhin in alle Räume dringen kann. John Jacob Astors letzte Fahrt. Ein Spiel von Gerd Hofmann. Mit Henning Fenske, Rolf Schult, Karl Radatz, Jürgen Graf, Pilz von Fehlinau, Lieselotte Rau, Lothar Blumhagen, Klaus Miedl, Dieter Ransbach, Friedhelm Tock, Hermann Ebeling, Erik Fessen, Bernhard Minetti, Paul Paulschmidt, Rolf Marnitz, Klaus Hofe, Henning Schlüter, Klaus Herm, Wolfgang Kondrus, Kai Bröme, Erik von Löwies, Thomas Rau. Musik Friedrich Scholz. Aufnahmeleitung Rainer Klute. Schnitt Christa Bargans. Ton Klaus Krüger. Regie Manfred Marchfelder. Produktion Rias Berlin mit dem Süddeutschen Rundfunk Stuttgart.